Thomas Hartwig ist natürlich ganz im Sinne von Professor Faltin auch ein Entrepreneur. Und zwar ist er, er hat natürlich ein ganz charmantes Geschäftsmodell, das wird er uns jetzt auch gleich vorstellen. Das ist, er ist ein, darf ich das so sagen, ein Wasserunternehmer. So, okay. Und er hat nachher auch was mitgebracht, auch aus diesem Wasser trinken Sie ja, das ist ein Geschenk von Ihnen. Ja. Und machen Sie. Da wird er ja auch noch ein bisschen drüber reden. Das ist, das nennt man Polycarbonat, ist das richtig? Ja. Thomas, ein Poly, also ist Lebensmittel? Lebensmittel echt, genau. Lebensmittel echt, also kein Plastik. Ja, deshalb haben wir es hier hingestellt. Übrigens, seitdem ich das habe, trinke ich noch mehr Wasser. Also ist irgendwie lecker, das nehme ich immer mit. Und oben haben wir ein Symbol, hat ein Symbol, ist die, ne, die Blume des Lebens. Blume des Lebens, ja. Wird auch noch kurz erwähnt. Also das ist Lebensmittel echt, das ist jetzt kein Plastik. Ja, das empfehle ich Ihnen, dass Sie das immer mit auf Ihren Arbeitsplatz nehmen. Das soll Sie auch ein bisschen daran erinnern, dass Sie Wasser trinken. Ja. Thomas, ich frage dich einfach mal, erklär uns doch mal bitte dein Geschäftsmodell, dass wir das verstehen. Okay. Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung, dass ich heute ganz kurz vor Ihnen sprechen darf. Also für mich geht es auch um ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe auch so viele Punkte, wo ich einsetzen kann. Leidenschaft. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bei mir geht es wirklich darum, woraus Sie einfach zu 70% bestehen. Das heißt, ihr besteht einfach aus Wasser und genau darauf habe ich mein Geschäftsmodell einfach aufgebaut. Und der Eberhard hat vorhin schon ganz, ganz viele wichtige Punkte genannt. Also Lebensmittel Nummer 1 und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir früher war das selber so, ich habe über den Wein, den ich gekauft habe oder über mein Benzin oder das Motoröl für mein Auto mir mehr Gedanken gemacht, über das Wasser, was ich schlussendlich in meinen Körper rein tue. Dass es da irgendwie Qualitätsunterschiede gibt und die Frage natürlich dann, okay, was trinke ich denn für Wasser, welche Qualität hat dieses Wasser, was ist eigentlich das beste Wasser für mich und genau mit diesen Fragen beschäftigt sich mein Unternehmen. Das heißt, ich will einerseits zu mehr Trinkbewusstsein anregen, das heißt, ich will in Ihren Kopf reinbringen, dass bei 2% Wasserverlust 20%, wie du vorhin gesagt hast, meine Leistung nachlässt. Das heißt, wir sind natürlich da auch schon ganz klar im Gesundheitsmanagement drin von Ihrem Unternehmen, wenn meine Mitarbeiter mit bestem Wasser versorgt sind, dann bedeutet es, die haben einfach mehr Leistung. Und sie sind gesünder, sie sind fitter, sie sind konzentrierter. Und genau darauf haben wir eben ein Konzept aufgebaut. Das heißt, wir bieten ganzheitliche Wasseraufbereitung. Wir machen aus Ihrem Berliner Leitungswasser, was ja jetzt nicht so schlecht ist, wie ja jedes Jahr auch wirklich ganz viel Geld ausgegeben wird für gute Werbekampagnen, dass wir das glauben. Aber was wir daraus machen, ist einfach eine Quellwasserqualität. Und genau das hat die Natur für uns eigentlich vorgesehen. Das heißt, ihr könnt ganz simpel zu Hause in der Firma eure Mitarbeiter mit bestem Wasser versorgen. Und ja, Wasser ist an allen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, schlussendlich geht es halt im Endeffekt bei Wasser darum, Leistung, Gesundheit, Lebensqualität, das sind ja genau die Punkte, die mich als Unternehmer auch interessieren. Und gerade heutzutage ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit immer sehr gefragt. Das heißt, mit einem Wasserfilter, in jedem Unternehmen sieht man irgendwie so Glasflaschen auf dem Tisch. Man muss auch mal überlegen, was eigentlich so dieser Carbon Footprint von so einer Trinkflasche ist. Wie viele Kilometer die fahren muss zu mir, wieder zurück. Die muss etikettiert werden, gespült, gereinigt, recycelt etc. Das heißt, ich tue ja nicht nur was für die Ökonomie in meinem Unternehmen, wenn ich leistungsfähige Mitarbeiter habe, sondern ich tue auch was für die Umwelt. Und es spart unterm Strich auch eine Menge Geld. Und ich denke, das ist ein ganz spannendes Konzept, gerade für Unternehmer. Und deswegen, habe ich einen kleinen Vortrag gehalten bei einer Internetagentur hier in Berlin. Die haben 70 Mitarbeiter und die haben sich jetzt auf allen Etagen diese Systeme eingesetzt. Das sind zwei so Systeme, das war auch recht günstig. Und die ganzen Mitarbeiter trinken jetzt einfach dieses Wasser. Und das haben die Chefs ganz klar entschlossen. Das ist für unsere Mitarbeiter einfach, dass die gesünder sind und dass wir natürlich unterm Strich auch mehr Leistung rausholen können. Ja. Vielen Dank. Kannst du noch mal ganz kurz dein Geschäftsmodell erklären, also was dahinter steckt? Weil Ich habe ihn deshalb eingeladen, wir kennen das ja, das ist ja jetzt ja kein Geheimnis mit dem, dass das Wasser gefiltert wird und so weiter, aber bei ihm ist noch ein besonderes Verfahren, das ist so ein bisschen Mercedes, kann man sagen, wegen der Energetisierung. Kannst du uns diese Verbindung noch mal ganz kurz erklären? Also ich habe das Wort ganzheitliche Wasseraufbereitung genannt, das heißt ganzheitlich bedeutet für mich, dass ich das Wasser einerseits filter, weil ich denke, der Punkt Hormone, Pestizide, Medikamentenrückstände im Wasser ist mittlerweile bekannt. Sowas nehmen wir raus mit einem Aktivkohlefilter, der auch hier in Deutschland produziert wird, der ist aus Kokosnussschalen hergestellt, das ist ein nachwachsender Rohstoff, das funktioniert alles ohne Strom, ohne Chemie, also sehr, sehr nachhaltig. Das Besondere ist, dass wir danach eine Energetisierung haben. Das ist natürlich die Frage, okay, Energetisierung, was ist Energetisierung eigentlich? Ja, Wasser kann nach vielen Professoren und Studien heutzutage eine Struktur haben, eine Quellwasserqualität, eine Quellwasserstruktur und die bauen wir damit einfach wieder auf. Und da kann ich Ihnen ein ganz, ganz kurzes Beispiel nennen. Wir wissen, Kohlenstoff in der Chemie kann in verschiedenen Formen vorliegen. Susan, ja, müssen wir kurz atmen? Atmen, bitte gerade sitzen, ja? Atmen, Schultern hängen lassen und lächeln. Wunderbar. Also ganz kurz für die, die sich mit Energie noch nicht so befasst haben. Es geht an sich um eine Struktur im Wasser, um eine Qualität. Und ich habe einfach ein kleines Beispiel. Das heißt Kohlenstoff, das kann sich jeder gut vorstellen. Kohlenstoff gibt es als Graphit, damit kann ich schreiben, malen. Kohlenstoff gibt es als Diamant. Und die Frage ist, wo ist eigentlich der Unterschied, weil beides ja Kohlenstoff ist. Das ist einzig und allein die Struktur, also die Gitterstruktur in diesem Kohlenstoff, der einmal ein Graphit draus macht und einmal ein Diamant. Und das, genau dieses Bild kann ich auf Wasser übertragen. Das heißt, die Energie im Wasser ist an sich seine Struktur und das ist für mich eine biologische Qualität. Weil innerhalb der Zelle gibt es nur dieses Wasser. Und wenn ich jetzt ein energetisiertes Wasser habe, dann bedeutet das, dass mein Organismus das viel besser aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei Ihnen im Bioladen einkaufen. Ein hochwertigerer Apfel, da kann mein Körper mehr Lebendigkeit rausnehmen, er kann viel mehr Leben rausnehmen. Und genauso ist beim Wasser natürlich auch die Frage, wie viel Lebendigkeit steckt denn eigentlich da drin, wenn es durch die ganze Stadt gejagt wurde, 20 Kilometer durch rechtwinklige Rohrleitungssysteme. So etwas gibt es in der Natur einfach nicht. In der Natur fließt Wasser frei, meandriert, es hat einen ständigen rhythmisches Pulsieren und Bewegen. Und wir bestehen einfach aus diesem Wasser. Sie können sich auch alle, bei mir geht das immer ganz gut, ich habe jetzt mal einen Anzug an, Ihren Unterarm mal angucken. Da sehen Sie mal, wie Ihre Adern verlaufen. Das sieht aus wie auf einer Landkarte eigentlich wie ein Netz von Flüssen. In der Natur fließt alles so. Ich habe auch keine rechtwinkligen Adersysteme in meinem Körper. Und wir nehmen dem Wasser einfach eine Qualität, wenn wir es durch die Stadt so schicken oder wenn wir es in Flaschen abquetschen und dort lagern, wochenlang irgendwo rumtransportieren. Und genau darum geht es. Mit meinem Geschäftsmodell gehen wir genau da rein, dass wir das Wasser eben wieder auf eine Quellwasserqualität bringen.